lasst uns mit Jauchzen erheben den Schöpfer und Herrscher der Welt, den Herrn von des Güte wir leben, des Allmacht uns trägt und erhält. Gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr, unser Heil, wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil. Voll Liebe hat stets er gewaltet und über uns freundlich gewacht, hat lieblich das Los uns gestaltet und hier uns schon glücklich gemacht. Gelobt sei der Herr, unser Heil, wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil. Ihm, der uns durch Jesus versöhnet, der uns aus dem Staube erhob und uns mit Barmherzigkeit krönet, ihm gebührt Ehre und Lob. Gelobt sei der Herr, unser Heil, wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil. O, lasst uns mit jubelnden Chören ihm stets unser Loblied erneu. Preist ihn, alle Welt soll es hören, dass wir uns des Gottes uns freuen. Gelobt sei der Herr, unser Heil, wir trauen auf ihn, er ist unser Gut, unser Teil.